طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا بارك الله فيكم إلى باب اليقين والتوكل، انتهينا من باب التقوى، انتهينا. طيب بارك الله فيكم، wir werden weitermachen inshallah mit Kapitel اليقين und التوكل، Gewissheit und Gottes Vertrauen oder Gott Vertrauen auf Allah سبحانه وتعالى zu vertrauen. Das machen wir heute weiter von Riyad al-Salihin. Unser Unterricht auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum. Unser Unterricht dauert maximal eine Stunde. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جمع المؤلف بين اليقين والتوكل لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين، فاليقين هو الإيمان والثبات، حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه. اليقين هو ذلك الشعور الذي يكون عند الإنسان في قلبه أنه لا يشك أبدا، لا يشك أبدا في الشيء، وكأنه يراه رأي العين، ثابت عليه، مؤمن مصدق به من غير أي من غير أدنى شك. يعني يقينا نحن نجلس هنا ما في شك في هذه المسألة، يقينا هذا أمامي، يقينا فلان منا، هذا اليقين. فاليقين له ثمر، وثمرة اليقين نحن موقنون بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأن الله يرانا وأنه يجب علينا أن نتوكل عليه. فثمرة اليقين التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله هو اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار، في جلب المنافع ودفع المضار، ويعتمد الإنسان على خالقه سبحانه وتعالى اعتمادا ظاهرا وباطنا. فإذا كان الإنسان عنده اليقين وعنده التوكل يحصل له لهذا الإنسان المقصود في الدنيا والآخرة، ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدا، لأنه موقن بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. قبل كل Gewissheit und Gott vertrauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, mit ich, was wir sagen, ist jetzt was, was erklärt wird, ist die Erklärung, die ungefähre Bedeutung von der ungefähren Erklärung von dieser Ayah, die ungefähre Übersetzung natürlich davon. Und als die Gläubigen, die Verbündeten sahen, sagten sie, das ist, was uns Allah und sein Gesandter versprochen haben. Und Allah und sein Gesandter haben ihr Versprechen eingehalten und es bestärkte sie nur im Glauben und in völliger Ergebenheit. 33, 22, Surah 33, die Ayah 22. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt auch, diejenigen, zu denen die Leute sagten, wahrlich, die Leute haben sich gegen euch zusammengescharrt, so fürchtet sie, was sie nur noch in ihrem Glauben bestärkte. Und sie sagten, Allah ist uns genug und was für ein Sachwalter voll Gnadenfülle ist er. Und sie kehrten überhäuft von Allahs Gnade und Huld zurück, ohne dass ihnen Böses zugefügt würde. Und sie folgten dem Wohlgefallen Allahs. Und Allahs ist der Herr gewaltiger Huld. Surah 3, die Ayat 173, 174. Und auch, Barakallahu fikum. Und setze dein Vertrauen auf den Lebendigen, der nicht stirbt. 25, die Surah 25, die Ayat 38. Doch wenn du einen festen Entschluss gefasst hast, dann vertraue auf Allah. Surah 3, 159. Wer auf Allah vertraut, für den ist er seine Genüge. 65, Ayat 3. Die Gläubigen sind wahrlich jene, deren Herzen erzittern, wenn Allah genannt wird, erwähnt wird, und wenn ihnen seine Zeichen vorgetragen werden, wird ihr Glaube noch stärker und in ihren Herren setzen sie ihr ganzes Vertrauen. Surah 8, die Ayah 2. Diese und andere Ayat, die sind über dieses Thema, und zwar Gott vertrauen und natürlich Barakallahu fikum, Gewissheit. Gewissheit heißt, dass man zweifellos, ohne Zweifel an etwas verinnerlicht und weiß, dass das so ist. Wir haben keinen Zweifel, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns alles gegeben hat. Wir haben keinen Zweifel, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott und Schöpfer ist. Gewissheit lässt uns etwas, was verborgen ist, als ob wir das sichtbar werden. Etwas, was verborgen ist, sichtbar werden. Natürlich, wir sehen das nicht, aber trotzdem, das ist für uns ohne Zweifel. Wir haben überhaupt keine Gedanken, dass wir sagen, eventuell ist das so. Kein 0,00001. Voll glaubwürdig, voll glaubhaft, voll ohne Zweifel. Das ist die Gewissheit. Und das ist mit Befestigung und Glauben verbunden. Dass dein Glaube ist so fest, dass du überhaupt keinen Zweifel hast. Wenn man diese Gewissheit hat, dann hat diese Gewissheit Fürchten. Und die Fürchten, oder Früchte, Entschuldigung, die Früchte von dieser Gewissheit ist, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Warum? Weil man mit Gewissheit weiß, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, hat uns alles gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns, weiß, was wir tun. Und er hat uns Propheten gesandt. Und subhanahu wa ta'ala wird mit uns am letzten Tag abrechnen. Deshalb hat man Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala heißt, dass man dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, innerlich und äußerlich, aber mit Ausschöpfen der Mittel und Gründe, die religiös sind und weltlich sind. Das heißt, du schöpfst alle Möglichkeiten aus, religiös und weltlich. Du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist At-Tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Und At-Tawakkul ist, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, um Gutes zu bekommen und vom Schlechten fern zu bleiben. Das sind diese zwei Barakallahu fikum Bedeutungen, die der Autor zusammengebracht hat, weil die auch verbunden sind miteinander. Wenn dein Glaube fest ist, wenn du stark im Glauben bist, dann wirst du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust, dann wirst du ruhig leben, dein Herz hat Frieden und du bist der Richtige, der die Religion verstanden hat. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الأحزاب طوائف من قبائل متعددة اجتمعوا جميعا على حرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتجمع نحو 10,000 مقاتل من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة وكانت هذه الغزوة امتحانا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين معه. قال تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فانقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ولكن في الباطن يكفرون. والذين في قلوبهم مرض عندهم نقص في اليقين. قال هذا كله اللي سمعناه الذي سمعناه. ماذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ستفتح فارس وستفتح الروم وستفتح اليمن وستفتح جزيرة العرب والمسلمون سينتصرون. طيب كيف الآن ونحن محاصرون؟ قالوا هذا كله غرور يعني تلميع. أما القسم الثاني فهم المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ازدادوا إيمانا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذه غاية اليقين. لأن الإنسان عند الشدائد وعند الكرة المؤمن يبقى ثابتا على طريقه ثابت إيمانه. أما الذي في قلبه مرض فينقلب على عقبه والعياذ بالله. كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فكثير من الناس في عافيته فهو مطمئن ولكن إذا ابتلي انقلب على وجهه والعياذ بالله. ولربما وصل عند البعض إلى حد الكفر والردة وعدم الاعتراف بقضاء الله وقدره وإنما الاعتراض عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الآيات بارك الله فيكم ينبغي للمؤمن أن يتدبرها. من أي الفريقين هو؟ من الفريق الذي عندما تأتي المصائب وتأتي الشدائد يصبر ويكون يقينه بالله كبير كبيرا بأن الله سبحانه وتعالى سيغير الأمور للأفضل، أم أنه ذلك الذي والعياذ بالله يخسر الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Und als die Gläubigen, die Verbündeten sahen, sagten sie, das ist, was uns Allah und sein Gesandter versprochen haben. Und Allah und sein Gesandter haben ihr Versprechen eingehalten. Und es bestärkte sie nur im Glauben und in völliger Ergebenheit. Das ist Barakallahu Fikum bezüglich Al-Ahzab. Al-Ahzab, das war ein Angriff gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. 10.000 Kämpfer haben sich versammelt aus Mekka und von anderen arabischen Stämmen. Und die waren Tausende geworden. Und sie marschierten alle in Richtung Al-Madina. Und so haben sie Al-Madina umgekesselt. Al-Madina hat vier Seiten sozusagen. Eine Seite ist Berg. Vom Bergen. Und das ist sehr schwer, dass man von dort kommt. Die andere Seite, die sind alle Palmen, und die sind so dicht aneinander, da kann man nicht rein. Und eine andere Richtung, das war von den Juden, das wird, wo die Juden gelebt haben. Der Prophet hat mit den Juden Vertrag gehabt, dass sie ihn nicht sozusagen im Stich lassen und dass sie sich nicht verbünden mit den Kuffar von Quraysh, von Mekka. Und von beiden Seiten könnten sie nicht, dann blieb eine Seite, die ist offen. Was sollte man tun hier? Da hat man gesagt, Salman al-Farisi, sagte, oh Kofi, ist das wegen Krieg? Der hat ihm gesagt, ja. Er hat ihm gesagt, am besten wir graben einen großen Graben, und wenn diese Leute kommen, dann können sie nicht zu uns. Und von anderen Seiten sind wir geschützt. Und dann gab es Al-Khandaq. Und da hat man hier Al-Khandaq zusammen gegraben. Und der Prophet, als die Sahaba dann einen Stein im Weg gehabt haben, kam der Prophet und er hat diesen Stein dreimal und einer anderen Überlieferung viermal geschlagen mit so einem Hammer. Und beim ersten, der hat geschlagen und es leuchtete. Da hat er gesagt, Allahu Akbar, Persien ist gefallen. Und in einer anderen Überlieferung, erstmal sagte er, die arabische Halbinsel. Dann sagte er, Persien. Dann sagte er, Kaiser. Und dann sagte er, Al-Yemen. Und natürlich Barakallahu Fikum, als die Kuffar kamen, die waren so viel. Ich meine, denk mal, so viel. Du hast 2.000 und die waren Tausende, das bedeutet sehr viel waren sie. Die waren fest entschlossen, den Islam zu vernichten und den Propheten und die Muslime zu töten. Als diese Leute kamen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das erwähnt im Koran, die Herzen sind bei der Kehlen geworden. Das bedeutet, die haben richtig, sozusagen, man hat richtig Angst gehabt, als das passierte. Und es gab hier eine große Prüfung für den Propheten und für die Sahaba. Und hier, Barakallahu Fikum, gab es zwei Gruppen. Eine Gruppe waren die Kranken, die Herzkranken und die Heuchler. Die haben gesagt, was Allah und sein Prophet uns versprochen haben, das war nur trügerisch. Das war nur täuschend. Das wird nicht passieren. Schau mal, diese Leute, die werden uns vernichten. Weil die krank sind. Aber die Gläubigen, als sie diese Leute sahen und die kamen und sie wollten den Propheten angreifen, dann haben sie gesagt, hier, was wir gelesen haben, das ist, was uns Allah und sein Gesandter versprochen haben. Das wird, die Leute werden euch nicht in Ruhe lassen, sie werden euch angreifen. Und Allah und sein Prophet, sein Gesandter, haben ihr Versprochen eingehalten. Dies, was geschah, was macht bei diesen Gläubigen? Das bestärkte sie in ihrem Glauben und sie waren voll dann in Gott Ergebenheit. Das wird ihr Iman und ihr Islam war stärker dann geworden. Und das sollte man hier haben. Das wird eine Person, kennt man nicht in den Lagen, in denen alles gut ist und alles schön, man hat Geld, man hat Frieden, man lebt schön und keiner macht ihm was. Nein, die Person wird geprüft und nach dieser Prüfung sieht man, ob die Person richtig gläubig ist oder nicht. Und deshalb gibt es diese Prüfungen, barakallahu fikum, damit Allah subhanahu wa ta'ala unser Iman prüft, wie wir sind. Die Gläubigen hier, die waren fest in ihrem Glauben und sie haben Gewissheit in ihrem Glauben gehabt. Sie haben gesagt, ja, so hat Allah uns versprochen. Die Leute werden uns nicht in Ruhe lassen. Wir werden uns angreifen. Und die greifen jetzt an. Aber wir haben Vertrauen an Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen wird. Und das war so, wie sie von diesem Glauben, barakallahu fikum, gehabt haben. Deshalb soll man aufpassen. Die Prüfungen sind da, damit dein Glaube geprüft wird. Wenn du richtig gläubig bist, richtig fest bist, richtig stark bist im Glauben, dann musst du Geduld zeigen und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Aber wenn nicht, dann la hawla wa la quwwata illa billah. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قبلها الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات بارك الله فيكم من سورة آل عمران. هذه الآيات من سورة آل عمران وهي آيات عظيمة. هذه الآيات نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم حيث حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد وأصابهم من الجروح والقرح والشهداء. فسمعوا أن أبا سفيان أراد أن يهجم عليهم مرة أخرى فجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لملاقاته ومقابلته فاستجابوا لله والرسول وما خافوا وما خافوا. أما المنافقون والذين في قلوبهم مرض فخافوا من هذا الأمر فقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم, يعني جمعوا لكم الآن الكفار مرة أخرى, فاخشوهم خافوا فزادهم إيمانا. هذا الشيء والله سبحانه وتعالى ثبتهم وقالوا حسبنا الله, يعني الله هو الذي يكفينا ونعم الوكيل, نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ذهبوا وخرجوا لأبي سفيان ولكن لم يجدوا كيدا, وأبو سفيان ومعهم الذين خافوا وارتدوا على أدبارهم ولم يقروا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, يعني رغم أنهم ذهبوا وما صار قتال ولا شيء ولكنهم أجرهم الله سبحانه وتعالى على هذا الذي فعلوه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين, يعني يلقي في قلوب الناس الخوف ولكن المؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يخاف الشيطان ولا أولياء الشيطان, إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا هو المؤمن المتيقن المتوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. دنكم في تسدن أمدر من آيات ونصفان في آيات فن سورة آل عمران في آيات فن سورة آل عمران فن آية هندت غين زبسيش هندت فين زبسيش هندت فن زبسك. Diese Ayat von 72 eigentlich auch, die sind sehr schöne Ayat. Und zwar, die erzählen auch, diese Ayat, die sind über eine Geschichte auch so. Und zwar, die Sahaba, radhiyallahu anhum, mit dem Propheten Muhammad, haben einen Kampf gehabt. Das war Uhud gegen die Mekkaner. Und die Muslime haben verloren. Die Muslime haben diesen Kampf verloren. Wir wissen warum. Weil die Muslime, einige Muslime, nicht alle, den Befehl vom Propheten Muhammad nicht eingehalten haben und sie haben ihm widersprochen. Und so haben sie verloren. Nachdem sie zurück nach Medina kamen, sie haben natürlich viele Leute verloren. Sie wurden getötet. Andere waren verletzt und sie kamen natürlich traurig. Dann haben sie gehört, dass Abu Sufyan, damals der Führer von Quraysh, und die Leute von Mekka, sie haben sich nochmal organisiert und die wollen nochmal kommen und den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime vernichten. Dann haben sie das gehört, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Muslime aufgerufen, dass sie sich vorbereiten, damit sie Abu Sufyan begegnen. Und die Muslime haben das sofort gemacht, die Gläubigen davon. Aber die Kranken und die Heuchler, natürlich, sie haben Angst gehabt. Und deshalb kommt diese Eier. Als die Leute ihnen erzählt haben, dass die Leute sich versammelt haben, was wird damit gemeint? Das heißt, einige Leute haben ihm gesagt, Abu Sufyan und seine Leute, die haben sich versammelt und die wollen euch angreifen, dann habt Angst. Aber was passierte bei den Gläubigen? Sie haben keine Angst gehabt. Sie waren bestärkt in ihrem Glauben und sie haben überhaupt nicht gezittert, sondern sie haben gesagt, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Das wird Allah genügt uns. Allah ist unser Genüge. Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'mal wakil. Und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Sachwalter ist, subhanahu wa ta'ala, der beste Sachwalter, subhanahu wa ta'ala. Und das ist, barakallahu fikum, was eigentlich ein Gläubiger haben sollte, dass er auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und dass er keine Angst vor den Leuten hat, sondern der fürchtet seinen Herrn, subhanahu wa ta'ala. Und dann sind die Muslime marschiert. Aber Abu Sufyan und seine Gruppe haben davon gehört, sie sind selber zurück nach Mekka, weil sie Angst gehabt haben und nicht die Muslime. Und dann kamen sie zurück mit Huld und mit Segen von Allah, subhanahu wa ta'ala, das sind die Gläubigen. Sabarakallahu fikum, die Gläubigen muss Yaqeen haben, muss Vertrauen auf Allah, subhanahu wa ta'ala, haben. Und diese beiden Sachen sind verbunden. Wenn dein Iman stark ist, dann vertraust du auf Allah, subhanahu wa ta'ala, und dann wirst du ein schönes Leben leben. Aber wenn nicht, dann wirst du Angst bekommen, weil der Shaitan einflüstert. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Der Shaitan, der... Der Shaitan, der macht seinen Anhängern Angst. Aber habt keine Angst vor ihnen, sondern fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr gläubig seid. وتوكل على الحي الذي لا يموت أي اعتمد عليه في أمورك كلها لأن الله إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك ومن أسباب تيسيره أن تتوكل عليه. الحمد لله يهديكم الله سبحانه لكم الذي لا يموت الله سبحانه وتعالى لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي كل شيء يفنى كل شيء يفنى إلا الله سبحانه وتعالى يبقى سبحانه وتعالى فتوكل عليه والتوكل عليه هو أن تعتمد عليه اعتمادا تاما مع الأخذ بالأسباب يهديكم الله سبحانه بارك الله فيكم دركم دي آية في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت und vertrauen und setze dein Vertrauen auf den Lebendigen, der nicht stirbt. Allah stirbt nicht. Allah stirbt nicht. Der einzige Gott stirbt nicht. Das ist unser Glaube, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und wenn wir auf ihn vertrauen, und auf denjenigen, der lebendig ist, der niemals stirbt, der niemals schläft, und der ist der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, dann sind wir stark mit unserem Glauben. Dann sind wir stark mit unserem Glauben, weil alles stirbt, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir auf ihn vertrauen, dann haben wir richtig hier gewählt, weil er uns alles geben kann. subhanahu wa ta'ala. Und wenn er uns nicht erleichtert in diesem Leben, dann schaffen wir nichts und dann können wir nichts tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa qala Allah ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ay kafi. إذا توكلت على الله كفاك الله سبحانه وتعالى كل شيء وإذا توكلت على غير الله وكلك الله إليه ولكنك تنخذل ولا تتحقق لك الأمور. توكلت على الله فزت. أما إذا توكلت على غير الله الله سبحانه وتعالى يوكلك بهذا الشيء ولكنك تخذل ما يستطيع أن ييسر لك كل شيء. Dann barakallahu fikum, kommt die Ayah, die andere Ayah. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Und auch, barakallahu fikum, und auch, wer auf Allah vertraut, für den ist er sein Genüge. Das wird, wenn du auf Allah vertraust, dann wirst du alles bekommen. Aber Vertrauen auf Allah bedeutet nicht, wie manche denken. Liebe Brüder und Schwestern, aufpassen. Manche denken, das Vertrauen auf Allah bedeutet, ja, sage, oh Allah, ich vertraue auf dich und folgendes Punkt. Nein. Vertrauen auf Allah bedeutet, dass du die Gründe und die Mittel ausschöpfst, die religiösen und auch die weltlichen. Dann bist du mutawakkal auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dass man zum Beispiel sitzt und erwartet man, dass er Geld bekommt, das ist kein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man nichts tut, sage, Allah, ich vertraue auf Allah, das ist kein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du aber auf etwas anderes aus Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen willst und du willst dein Vertrauen in etwas anderes setzen, du wirst das vielleicht bekommen, aber du wirst niemals erfolgreich sein und du wirst niemals Erfolg haben, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles erleichtert, nicht die anderen. Innamal mu'minun alladhina idha dhukirullah wajilat qulubu wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. يعني إذا ذكر الله إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه سبحانه وتعالى خافت القلوب ووجلت وتأثرت. فكان بعض السلف رضوان الله عليهم إذا تليت عليهم آياته الخوف يعني النار والعذاب وكذا كان يمرض بعض العلماء يمرض خوفا من الله سبحانه وتعالى. أما اليوم يا أخوة انظروا إلى حالنا فنسأل الله السلام. أنا نقرأ في كتاب الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول مزيد ونقرأ هذه الآيات العظيمة التي فيها وصف جهنم ووصف العذاب ولكن ما القلوب ما تتحرك لماذا؟ نسأل الله السلام. كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خفتت قلوبهم لله سبحانه وتعالى تأثرت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي إذا سمعوا كلام الله ازدادوا إيمانا من وجهين. الأول التصديق بما أخبر الله يعني يزداد تصديقهم والثاني قبولهم وإذعانهم لأحكام الله سبحانه وتعالى. فهكذا يزيد الإيمان من هذين الوجهين. فإذا كنت تتلو القرآن وشعرت بنفسك أن الإيمان ازداد فهذه علامة خير. أما إذا تليت القرآن وما تأثرت بشيء فهذه علامة قساوة القلب والعياذ بالله. فلتكن طبيب نفسك. الواحد يكون طبيب نفسه وينظر إلى نفسه بارك الله فيك. إذا قرأت أنت قرآن ماذا يحصل لك؟ وعلى ربهم يتوكلون أي على ربهم فقط يفوضون أمرهم لله سبحانه وتعالى لأنه هو المالك وهو المدبر سبحانه وتعالى. فلا يتوكلون على أحد من الناس إنما يتوكلون على رب العالمين الذين يتوكلون على رب العالمين أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل التوكل. إذن فالتقوى والتوكل مرتبطان ارتباطا عظيما. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. دن دي آيات. Die Gläubigen sind wahrlich jene, deren Herzen erzittern, wenn Allah genannt wird. Und wenn ihnen seine Zeichen vorgetragen werden, wird ihr Glaube noch stärker. Und in ihren Herzen setzen sie ihr ganzes Vertrauen. Man sollte diese Ayah richtig lernen und richtig verstehen, weil das sehr wichtig ist. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, wenn Allah vor ihnen erwähnt wird, das heißt, wenn man über Allah spricht, dann haben sie etwas, ein Gefühl im Herzen. Dann haben sie etwas im Herzen. Dann fühlen sie, haben sie das Gefühl im Herzen, dass ihre Herzen ergeben sind und dass ihre Herzen die Hingabe haben. Aber wenn die Ayat vom Koran verlesen werden und wenn Allah erwähnt wird und das passiert nicht im Herzen, dann ist das ein Zeichen, das ist ein schlechtes Zeichen für die Person und nicht gutes Zeichen. Einige der Gelehrten, als man vor ihnen Koran rezitiert hat oder vor Allah gesprochen hat, dann haben sie Furcht im Herzen bekommen. Manche von ihnen waren krank geworden. Manche, als man ihnen gesagt hat, fürchte Allah, der hat sofort gezittert. Also was bedeutet fürchte Allah? Das überlege dir, wie wird das sein, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst? Und einige Gelehrten sagen, es gibt einen Koran in Surat al-Rahman, weil man khafa maqam rabbi jannatan. Das wird derjenige, der diese Stehmomenten vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die bekommen zwei Paradies. Er sagt, bei Allah, ein Gelehrter sagte, bei Allah, manchmal will ich etwas Schlechtes machen, aber wenn ich diese Ayah im Kopf habe, wer diese Stehmoment vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dann verlasse ich die Sünde. Weil ich sage, ich frage mich, wie wird es sein, wenn ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehe und er wird mir sagen, mein Diener, wieso hast du diese Sünde begangen, trotz dass du gewusst hast, dass du vor mir stehen wirst und ich werde dich danach fragen. Sabarakallahu fikum. Schaut mal, wie die Sahaba waren, als sie Koran gelesen haben oder wie die großen Gelehrten waren, die Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben waren. Und schaut mal, was mit uns passiert. Wir reden heute über Hölle und über Strafe in der Hölle und Folter in der Hölle und Peinigung im Grab. Was passiert gar nicht? Als ob nichts passiert. Als ob wir gar nicht gelesen haben. Aber früher war die Sache anders. Und wenn die Ayat vom Koran verlesen werden, dann bekommen sie stärkeren Glauben. Erstmal gibt es den Beweis, dass der Glaube, dass der Iman stärker wird in dieser Ayat. Weil manche Leute sagen, der Iman ist immer konstant, der bleibt immer fest und der bleibt immer gleich. Das stimmt nicht. Beweis ist das hier. Zadatum imana. Ihr Iman vermehrt sich, wird stärker. Wie? Erstmal stärker, indem sie das bestätigen. Die sagen, natürlich, Allah hat die Wahrheit gesprochen. Und zweitens, Zadatum imana bedeutet, dass sie den Koran praktizieren in ihrem Leben und dass sie das verwirklichen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen erklärt hat. Und deshalb, sie fürchten Allah mehr, vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala mehr und sie tun gute Taten, sie verlassen schlechte Taten. Deshalb musst du Arzt für dein Herz sein. Du bist der Arzt deines Herzens, nicht andere. Wie kannst du das wissen? Wenn Koran verlesen wird und wenn über Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen wird, was hast du vom Gefühl im Herzen? Wenn das gar nicht ist, dann sei sicher, du bist krank. Wenn aber dein Herz ein bisschen zittert und du machst dir Gedanken und du gehst mit deinen Gedanken, wie kann ich Allah richtig anbeten, wie kann ich besser werden, dann inshallah dein Herz lebt noch. Und es gibt Hoffnung. Natürlich für beide gibt es Hoffnung. Weil wenn du Koran liest und das passiert nicht, dann musst du überlegen, wo mache ich Sünde, wo mache ich Schlechtes und dann muss ich mich ändern. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahre. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie setzen ihr ganzes Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Was wird Vertrauen auf Allah? Nochmal, du nimmst die Gründe und die Mittel, die weltlich sind und die religiös sind, und du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala und du machst das. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das für dich geschrieben hat und erleichtert hat, dann wirst du es bekommen, wenn nicht, dann nicht. Aber das ist Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht, dass man zum Beispiel in der Moschee sitzt, die ganze Zeit sitzt und dann denkt man, ja, ich bekomme Geld. Nein, das ist kein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt im Arabischen At-Tawakul und nicht At-Tawakul. Das aber aufpassen, weil manche denken, ja, da mache ich gar nicht und bekomme alles, das ist Tawakkul. Auf jeden Fall, auf keinen Fall ist das die Bedeutung von At-Tawakkul. At-Tawakkul bedeutet, ich tue etwas, ich fange etwas an, ich versuche es. Und dabei habe ich im Herzen voll Glauben, wenn Allah erleichtert, werde ich schaffen. Wenn Allah nicht erleichtert, dann werde ich niemals schaffen. Das ist unser Glaube in diesem Zusammenhang. Diese Leute, die sind die richtigen Gläubigen, die Gewissheit in ihrem Glauben haben, die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, diese Leute werden auch, barakallahu fikum, den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, aufpassen. Wir müssen festen Glauben haben, ohne Zweifel, und wir müssen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, müssen uns überlegen, auf welchem Weg stehen wir? Was wollen wir in diesem Leben? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das nächste Mal, inshallah, erklären wir das Hadith von Ibn Abbas. Das ist ein sehr schönes Hadith. Barakallahu fikum. Mit den 70.000, die ins Paradies kommen werden. Mit den 70.000, die ins Paradies kommen werden, ohne Abrechnung und ohne Strafe. Wir haben das schon im Tawhid-Buch auch. Ein paar Mal haben wir das genommen, aber das werden wir inshallah das nächste Mal erklären, bi'izni ta'ala. Idhan al-marra al-qadim, inshallah barakallahu fikum, natakallam an al-marra al-qadima, natakallam bi'izni ta'ala an hadith Ibn Abbas radhiyallahu alayhi, wa huwa fi al-sab'in alfan alladhina yadkhuluna al-jannah bighayri hisabin wa la athab. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, uridat alayhi al-umam faraitu an-nabi. فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وثم قيل هذه أمتك يا محمد ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته وإن شاء الله الدرس القادم يوم الاثنين بإذن تعالى نتابع هذا الحديث بارك الله فيكم هذا الحديث است Ibn Abbas sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Gemeinschaften und die Gemeinden am letzten Tag gesehen. Dann hat er einen Prophet mit ihm, gibt es ein paar Leute, einen Prophet mit ihm, gibt es einen Mann und zwei, und ein Prophet hat niemanden mit sich gehabt. Also keiner hat ihm gefolgt in diesem Leben. Und dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., ich habe eine große Menge von Menschen. Da hat man gesagt, das ist Musa und sein Volk. Dann habe ich eine größere Menge gesehen. Da hat man mir gesagt, das ist deine Nation. Und mit ihnen 70.000 Leute, die ins Paradies kommen, ohne Abrechnung und ohne Strafe. Der Prophet Muhammad s.a.w. stand auf und er ging in sein, der ging nach Hause. Und die Leute sind geblieben. Die haben diskutiert, wer sind diese Leute. Und das nächste Mal, inshallah, erzählen wir, dies barakallahu fikum inshallah. Haben gesagt, unser Unterricht soll nicht lange sein. Man versucht diese Ayat, wie wir heute erwähnt haben, zu lernen. Bleibt dran, barakallahu fikum. Seminar Klavim. Ja, hallo, Monika. Ja, ich habe, Sie haben mich